Martin ist Philosoph und arbeitet in Berlin am Ausbildungsinstitut für humanistische Lebenskunde. Er hat seine Dissertation geschrieben zu einer kritischen Theorie des Hörens, Untersuchung zur Philosophie Ulrich Sonnemanns, die wird im Winter erscheinen. Und auch bei seinem Vortrag heute wird es ums Hören gehen, in dem Fall bei Benjamin. Nachdem wir uns ja in den letzten Tagen viel mit dialektischen Bildern beschäftigt haben und auch mit Film und Fotografie zum Beispiel, wird es eben heute um das Hören gehen, was in der Rezeption eher vernachlässigt ist. Und auch um die Frage, wie man dialektische Bilder beispielsweise auch als Klang- und Sprachbilder betrachten kann. Das Ganze wird jetzt so ablaufen, dass Martin zunächst noch ein paar einleitende Worte sagen wird. Dann hat er Passagen aus seinem Buch vorgelesen. Die werden dann einfach eingespielt quasi, um technische Schwierigkeiten zu vermeiden. Und danach wird es nochmal die Möglichkeit zur Diskussion auch mit ihm geben, so wie wir es in den letzten Tagen schon hatten. Ja, dann übergebe ich jetzt das Wort. Ja, ganz vielen Dank für die Einladung und auch für das Format. Mir wäre es ja nicht möglich gewesen, nach Chemnitz anzureisen, weil das kurzfristig war. Und das ist jetzt für mich in gewisser Weise ein Experiment, was zum Beispiel damit anfängt, dass ich so ein bisschen hören kann, was bei euch passiert, aber auch nicht so ganz gut. Sehen kann ich euch nicht. Das heißt, die Resonanz ist so ein bisschen gestört oder unterbrochen. Aber ich denke, dass es trotzdem funktioniert. Noch so eine Sache, jetzt hat gerade der Rasenmäher auf dem Sportplatz vor meinem Fenster angefangen zu arbeiten. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Falls doch, müsstet ihr euch irgendwie melden. Ja, super. Genau, dann habe ich ja heute die wunderbare Möglichkeit, mein Buch vorzustellen. Ich zeige es vielleicht einmal kurz in die Kamera. Genau. In dem Buch Echo im Sprachwald beschäftige ich mich eigentlich mit Walter Benjamins Materialismus. Genau, den Materialismus verstehe ich vor allem als eine Form von Herrschaftskritik. Und diese Herrschaftskritik bedeutet eben auch, die geschundenen Dinge und aber auch Kreaturen, Lebewesen und Menschen zu Wort kommen zu lassen. Also vielleicht angelehnt an eine Formulierung von Adorno, die ja relativ geläufig ist, die Aufgabe materialistischer Philosophie sei es, das Leiden beredt werden zu lassen, also zur Sprache kommen zu lassen. Wenn man so einen Ansatz verfolgt, und ich würde sagen, Benjamin verfolgt auch diesen Ansatz, dann stellt sich unmittelbar die Frage, wie eigentlich diese materielle Wirklichkeit, die leidende Wirklichkeit in philosophischem Denken zu ihrem Recht kommen kann. Und eine weitere Frage, die damit zusammenhängt, die mich auch in meinem Buch beschäftigt, ist die Frage nach der sinnlichen Erfahrung und welche Bedeutung dann sinnliche Erfahrung für Erkenntnis hat. Das ist jetzt bestimmt keine Frage, die der Materialismus für sich gepachtet hat. Im Gegensatz ist es ja eigentlich so, dass wenn man in die Geschichte der Erkenntnistheorie schaut, das eigentlich ein Hauptthema der Erkenntnistheorie auch ist. Was man aber in dieser Geschichte der Erkenntnistheorie auch sehen kann, und sehen ist da das richtige Geschichte, dass es so etwas wie eine Dominanz der optischen Erfahrung gibt für diese Frage. Also ganz viele Metaphern, die mit Erkenntnis zusammenhängen, die haben immer auch eine visuelle Konnotation. Als Stichwort sei hier nur sowas wie der Begriff der Aufklärung genannt. Also wenn das Ziel von Erkennen Aufklären ist, dann würde es darum gehen, die Welt heller zu machen und damit sichtbar zu machen. Eine These, die sich in der ganzen kritischen Theorie zeigt, ist, dass es aber mit der Aufklärung nicht so weit vorangekommen ist, wie es hätte sollen oder wie es gut wäre. Und insofern die Welt eigentlich gar keine aufgeklärte, sondern eher eine verdunkelte Welt ist. Also eine dunkle Realität, in der wir uns bewegen. Düsternis ist da vielleicht ein Stichwort. Und eine These, die ich auch in meinem Buch verfolge, ist, dass in so einer dunklen Welt das Hören vielleicht der geeignetere Sinn ist, um sich ein Bild von dieser Welt zu verschaffen und sich durch diese Welt hindurch zu bewegen. Das findet sich an verschiedenen Stellen bei Walter Benjamin, in Walter Benjamins Schriften. Diese Form des Hörens in der dunklen Welt, die in gewisser Weise nach dem Modell der Fledermaus funktioniert. Also auch die Fledermaus ist ja ein Lebewesen, das sich im Dunkeln orientiert. Und wie macht die Fledermaus das? Das macht sie unter anderem mit ihrem Echolot. Also Sie stößt Schreie aus und im Rückhall der Schreie vernimmt sie die Konturen der Wirklichkeit. Und dieses Erkenntnisverfahren des Echolots ist, wie ich denke, eine Form, sich kritisch mit der Realität auseinanderzusetzen und die Wirklichkeit auch in gewisser Weise zu ihrem Recht kommen zu lassen. Genau, und anhand dieser Metaphorik lese ich verschiedene Textstellen Walter Benjamins unter der Perspektive. Die gibt es tatsächlich an verschiedenen Stellen im Werk und mich hat immer fasziniert oder auch ein bisschen gewundert, dass so unendlich viel Literatur zu Walter Benjamins Fotoarbeiten, zur Filmtheorie, zu all diesen optischen Erfahrungsweisen entstanden ist und es sehr wenig eigentlich zum Akustischen bei Benjamin geht. Und das ist die Aufgabe, die ich mir mit dem Buch gestellt habe, diese etwas verdrängten oder vergessenen Sinnesmodalitäten mehr in die Aufmerksamkeit zu rücken. Und dabei ist eben das Echo eine entscheidende Metapher und es hat verschiedene Bedeutungsebenen. Und eine der Bedeutungsebenen möchte ich jetzt gerne vorstellen und da einen Auszug aus meinem Buch lesen. Und wie Maggie ja schon gesagt hat, machen wir das jetzt so, dass ich mir selber auch beim Lesen zuhöre. Das heißt, ich habe das vorab eingesprochen und kann jetzt genau wie ihr in die Zuhörerrolle schlüpfen. Körperlose Stimmen, entfremdete Körper, Echo und Narzis. Was nie geschrieben wurde, lesen. Dieses Motto ist das erkenntnistheoretische Programm Benjamins später Texte. Ungeschriebenes zu lesen bedeutet Dinge zu lesen, die der Konvention zuwiderlaufen. Gegen die eigenen Gewohnheiten anlesen, sofern diese dem bloßen Identifizieren von ohnehin schon Bekanntem dienen. Dieses Programm fällt mit einer Dialektik des Vernehmens zusammen, das zu hören, was vorbeihuscht, nur in aufmerksamer Geistesgegenwart Gegenstand erfahrender Erkenntnis werden kann. Ebenso wie Benjamins dialektische Optik eine ideologisch geprägte Art des Sehens zu Bewusstsein bringen und aufbrechen will, ist auch sein implizites Programm einer dialektischen Akustik ein kritisches, ein negatives. Vernehmen bedeutet dann, das zu hören, was für keine Ohren bestimmt ist, wie Benjamin über Kafka sagt. Auch deshalb für keine Ohren bestimmt, weil das Gehör allzu oft abgestumpft und taub zu sein scheint. Ein eher abseitiger Hinweis auf eine in diesem Sinne akustische Dimension der Fragmente über den Begriff der Geschichte findet sich in einem Brief Benjamins an Gretel Adorno vom Frühjahr 1940. Seine Aufzeichnungen will Benjamin dort nämlich mehr als einen auf nachdenklichen Spaziergängen eingesammelten Strauß flüsternder Gräser, denn als eine Sammlung von Thesen, verstanden wissen. Was aber flüstert aus diesen aufgelesenen Aufzeichnungen? Das zweite Fragment, das vor allem über das Glück reflektiert, gibt womöglich Auskunft darüber. Zitat: Glück, das Neid in uns erwecken könnte, gibt es nur in der Luft, die wir geatmet haben, mit Menschen, zu denen wir hätten reden, mit Frauen, die sich uns hätten geben können. Es schwingt, mit anderen Worten, in der Vorstellung des Glücks unveräußerlich die der Erlösung mit. Mit der Vorstellung von Vergangenheit, welche die Geschichte zu ihrer Sache macht, verhält es sich ebenso. Die Vergangenheit führt einen heimlichen Index mit, durch den sie auf die Erlösung verwiesen wird. Streift denn nicht uns selber ein Hauch der Luft, die um die früheren gewesen ist? Ist nicht in Stimmen, denen wir unser Ohr schenken, ein Echo von nun Verstummten? Haben die Frauen, die wir umwerben, nicht Schwestern, die sich nicht mehr gekannt haben? Ist dem so, dann besteht eine geheime Verabredung zwischen den gewesenen Geschlechtern und unserem. Dann sind wir auf der Erde erwartet worden, dann ist uns, wie jedem Geschlecht, das vor uns war, eine schwache messianische Kraft mitgegeben, an welche die Vergangenheit Anspruch hat. Billig ist dieser Anspruch nicht abzufertigen. Der historische Materialist weiß darum. Zitat Ende. Mit dieser Bezugnahme aufs Glück erweist sich Benjamin als Materialist par excellence. Was der bürgerlichen Theorie als allzu profan oder hedonistisch gelten dürfte, wird bei Marx und dann später in der kritischen Theorie geradezu einem Postulat. Die Forderung nach Glück ist nicht weiter zu begründen. Wie in Kapitel 1 mit Rekurs auf Benjamins Spätwerk dargestellt, liegt nun auch in der bürgerlichen Fortschrittsideologie des industriellen Zeitalters ein Glücksversprechen. Das ist der Wahrheitskern solcher Ideologie. Allerdings findet hier eine Verkehrung statt. Nicht das Glück der einzelnen Menschen wird vermehrt, sondern Kapital akkumuliert. Somit erweist sich das industrielle Glücksversprechen als uneingelöstes, das erfahrene Glück als unabgeschlossenes, sofern es überhaupt stattgefunden hat. Die kurzen Glücksmomente, von denen Benjamin hier im zweiten Fragment spricht, sind irreversibel vergangen, waren kaum mehr als ein Hauch, der auratische Atem eines nahen, doch nun entschwundenen Menschen. In der Erinnerung an diese Glücksmomente liegt immanent ein Einspruch gegen das Unglück im Ganzen. Gegen Vergänglichkeit und Tod, Herrschaft der Natur über den Menschen und zugleich gegen eine gewaltvolle, repressive Gesellschaft, Herrschaft der Menschen über sich und über Natur. Der Hauch ist verflogen, der Einspruch verhallt, doch er kehrt zurück als Echo des uneingelösten, unabgegoltenen. Solche Zitate alltäglicher Begebenheiten in Benjamins Texten widersprechen, indem sie Vergangenes als Echo erklingen lassen, der vermeintlichen Abgeschlossenheit der Geschichte, die in der These ihres Endes kulminiert. Die erinnerten Zeugnisse und Zeugen jener Prozesse erheben selbst den Anspruch auf Versöhnung, die keineswegs schon stattgefunden hat. Es ist dieser Anspruch, der in den dialektischen Bildern zu Wort kommen, einen Ausdruck finden soll. Wachgerufen wird mit dem Motiv des Echos, das Benjamin in seinen Fragmenten über den Begriff der Geschichte sicher nicht zufällig wählt, eine literarische Figur der antiken Mythologie, und zwar die Nymphe Echo. Wenn auch Benjamin nicht explizit Bezug auf sie nimmt, so lässt sich eine weitere Sinnschicht des Echomotivs in seinen Texten entschlüsseln, eben mit Hilfe der antiken Literatur. Die kanonische Überlieferung des Mythos stammt derweil nicht aus griechischer Autorenschaft, wiewohl der Mythos im Griechischen seinen Ursprung hat, sondern aus einer lateinischen Quelle, den Metamorphosen oder Verwandlungen des Ovid. Dort, im dritten Buch, wird die Geschichte von Echo und Narziss erzählt, deren erster Teil nun kurz geschildert sei. Besagte Figur, so erfahren wir von Ovid, das ist die stimmhafte Nymphe, die widerhallende Echo. Jedoch war diese mythische Gestalt einmal mehr als reiner Widerhall, denn damals war Echo noch Körper, nicht Stimme nur. Allein im Gebrauch ihrer Stimme war sie schon als leibliches Wesen nicht mehr frei. Bewirkt hatte das Juno, Göttin und eifersüchtige Gattin Jupiters, und zwar aus Rache an Echo. Denn diese hatte Juno durch langanhaltendes Reden aufzuhalten versucht, um den Ehebruch zu vertuschen, den Jupiter mit zahlreichen Nymphen beging. Juno witterte jedoch den Betrug und verübte als Strafe die erste Verwandlung der Nymphe Echo, folgenden Zauberspruch über sie verhängt: Über diese Zunge, die mich nahte, soll wenig Macht dir bleiben, und ganz kurz nur wirst du die Stimme gebrauchen. Seit dieser Begebenheit ist die Nymphe Echo also am freien Gebrauch ihrer Rede gehindert. Gänzlich aber ist ihr das Reden nicht versagt. Echo verdoppelt am Ende einer Rede die Stimmen und trägt die gehörten Worte zurück. In diesen Zustand versetzt trifft Echo, die sich seit jener Verwandlung meist in Wäldern versteckt hält, auf den bildhübschen, aber etwas begriffsstutzigen Jüngling Narziss, der sich zur Jagd ins Gehölz begibt, und sie verfällt sogleich seiner legendären Schönheit. Oft will sie ihn anreden, doch ihre Natur verwehrt es und erlaubt ihr nicht zu beginnen. Aber was sie erlaubt, dazu ist sie bereit, auf Laute zu warten, auf welche sie ihre Worte erwidert. Sich ihrer verbleibenden, verstümmelten Redefähigkeit geschickt zunutze machend, kann Echo zwar Narzis Neugierde wecken, ihn gar in eine Art Gespräch verwickeln, doch verfängt sich dieses sogleich im Missverständnis. Narzis nämlich fordert die bis dahin unsichtbare Stimme auf, sich ihm endlich zu zeigen, mit ihm an Ort und Stelle zusammenzutreffen. Hier vereinen wir uns, sagt Narzis, doch entspringt im verkürzten Rückschall dieser Aufforderung, daraus nun die Einwilligung in körperliche bzw. geschlechtliche Vereinigung, vereinen wir uns, antwortet Echo, gewissermaßen die Betonung vom Ort auf den Akt hinüberziehend. Auf diese Worte Taten folgen lassend, tritt Echo aus ihrem Waldversteck heraus und umschlingt freudig und sehnsuchtsvoll Narzis. Dieser jedoch stößt jene unwirsch und mit äußerst verletzenden Worten zurück, mit tödlichen Folgen, die in einer zweiten und finalen Wandlung Echos enden. Zitat aus den Metamorphosen von Ovid. Die Verschmähte versteckt sich im Walde, bedeckt schamvoll das Antlitz mit Blättern und lebt von nun an in einsamen Höhlen. Doch die Liebe bleibt und wächst noch mit dem Schmerz der Zurückweisung. Nie ruhende Sorgen verzehren jämmerlich den Körper. Magerkeit zieht die Haut zusammen und in die Luft entweicht der Saft des ganzen Körpers. Nur Stimme und Gebein sind übrig, die Stimme bleibt, die Gebeine sind, so erzählt man, zu Stein geworden. Seitdem ist sie in Wäldern verborgen, wird gesehen auf keinem Berg, aber von allen gehört. Es ist der Laut, der in ihr lebt. Vor dem Hintergrund dieser Verse lässt sich aus dem Passus zum Echo in den Thesen über den Begriff der Geschichte eine weitere Sinnschicht herauslesen. Im Echo tut sich nicht nur Vergangenes kund, wird nicht nur der Widerhall von Gewesenem im Aktuellen vernehmbar, sondern das Echo ist Widerhall der Vergänglichkeit und zugleich Einspruch gegen dieselbe. In Ovids Metamorphosen wird der Verlust, das Hinwegsterben des Körpers, auf drastische Weise beschrieben. Als Nachhall des einmal Gewesenen überdauert nur die Stimme. Weil sie individuelle Stimme bleibt, trägt sie zwar immer noch Spuren des Körpers an sich, wie auch die Erzählstimme Spuren sedimentierter Erfahrung in sich aufbewahrt. Doch als bloße Stimme ist Echo nun verflüchtigt, hat sich in Luft aufgelöst, ist körperlos, tot. Der Verlust des Körpers aber bedeutet den Verlust aller Rezeptivität, aller Sinnlichkeit, was sich schon ankündigte, noch ehe Echo sich unglücklich nach Narzis verzehrte. Von dem Augenblick an nämlich, an dem man ihr das Vermögen genommen hatte, selbst zu sprechen, autonom von ihrer Sprache Gebrauch zu machen, mit anderen Worten, von dem Augenblick an, als ihr ein gewichtiger Teil des Vermögens zur Spontanität abhanden kam, konnte Echo in ihrer sprachlichen Artikulation nur noch reproduzieren. Fortan ist sie verdammt zur Wiederholung dessen, was ohnehin gesagt wird. Ihre Stimme wird zum Refrain. Nicht erst der körperliche Verwesungsprozess lässt Echo zu Stein werden. Bereits nach der ersten Verwandlung werden ihre Worte zu toten, verdinglichten, bloß nachahmenden Worten. Der Körper ist schon erstarrt und verdinglicht. So gedeutet wird die Nymphe Echo aus Ovids Erzählung zum Sinnbild für entstellte Erfahrungsfähigkeit in der Moderne. Und dennoch, die als Rückhall verbleibende Stimme der Echo ist nicht nur bloße Reproduktion, nicht lediglich Verdopplung des ohnehin Erklingenden, nicht reine Nachahmung, tote Mimesis. Sie ist mehr als das. In den Metamorphosen heißt es von Echo zwar, dass sie die gehörte Stimme verdoppelte, aber im lateinischen Wort klingt ein anderes, phonetisch sehr ähnliches Wort an, das so viel heißt wie aufseufzen. Echo ist zwar die Fähigkeit genommen, über ihre eigene Zunge frei zu verfügen, doch im reflexhaften Widerhall, der sich aus ihrem Mund vollzieht, schwingt immer noch etwas Eigenes mit. Neben der Tonalität der Stimme der Melodie ihrer Sprache und der Spur des individuellen Körpers klingt auch, wenn man die lautmalerische Anspielung so deuten will, Emines Seufzen. Eine Klage über den unwürdigen Zustand, später die Klage über den Verlust des Körpers und die eigene Vergänglichkeit, und schließlich stimmt Echo nach der Verwandlung des Narzis noch in die Klage der Natur über dessen Schicksal ein. Dem Anklang der Klage in der verwandelten Nymphenstimme entspricht, dass auch das physikalische Echo, der akustische Widerhall, nicht einfach Reproduktion des Ausgangsschalls ist. Wie Echo nur die Enden der Sätze zurückträgt, ist auch im akustischen Phänomen nicht der vollständige Ausgangsschall zu hören, eben nur das Ende, das nicht mehr vom Ausgangsschall überlagert und übertönt wird. Und selbst das vermeintlich akustisch einfach Reproduzierte ist keine echte Reproduktion, ist vielmehr verzerrter Schall, der nur Ähnlichkeit mit dem Ausgangsschall hat, durch die Struktur des jeweiligen Raumes gebrochen. In bescheidenem Maße weicht also die der Verdopplung beigemischte Klage vom Ursprungsschall ab, transzendiert die reine Reproduktion und weist darin über das Bestehende hinaus. Diese Überlegungen führen zurück ins Herz der Benjaminschen Geschichtsbetrachtung. Diejenigen, deren Stimmen in der zweiten Geschichtsthese als Echo zu vernehmen sind, sind die Toten, die Opfer der Geschichte, von denen auch die berühmte neunte These handelt. Deren Klageruf zu vernehmen ist keine Selbstverständlichkeit angesichts herrschender Erfahrungsarmut und gesellschaftlicher Taubheit. Entsprechend erscheint die messianische Kraft, von der Benjamin in diesem Kontext spricht, als eine schwache, weil selbst solches Hören, so es denn gelingt, allein noch keine Erlösung bedeutet, sondern überhaupt erst die Erlösungsbedürftigkeit wahrnimmt. Unabgegoltenes und Unerfülltes, für obsolet und hinfällig Erklärtes zu Wort kommen zu lassen, das ist wesentliches Anliegen der benjaminischen Geschichtsphilosophie. Die hierzu notwendige Anstrengung ist maßlos. Um flüchtige Wahrheitsmomente aufzufangen und vor dem Vergessen zu retten, bedarf es begrifflichen Denkens und Abstraktionsvermögens genauso wie der Hinwendung zum Detail, Gespür fürs Konkrete, Mikrologie. Solche Anstrengung ist prekär, weil die Wahrheit vergänglich ist und ein Hauch sie dahinrafft, wie es in einer Notiz Benjamins zu den Geschichtsthesen heißt. Die Stimmen der Vergangenheit drohen zu verstummen, ihr Atem kann jederzeit in Stillstand erliegen. Ja, genau, das war der erste Teil, den ich gerne vorlesen wollte und jetzt bin ich wieder live da. Genau, also vielleicht um nochmal das Bild vom Ende aufzugreifen. Die dialektischen Bilder sind in der Deutung, die ich da in dem Buch versuche, auch als Echo der Vergangenheit zu verstehen. Und wenn ich das gerade richtig gehört habe in der Anmoderation, dann habt ihr euch in den letzten Tagen auch schon mit der Kategorie der dialektischen Bilder verschiedentlich befasst. In dem Kapitel, was dann daran anschließt, ich jetzt aber leider nicht lesen kann, geht es dann auch nochmal um die optische Seite der dialektischen Bilder. Und das hängt wiederum zusammen mit der Geschichte von Ovid, die ich gerade zum Teil rekapituliert habe. Da geht es ja nicht nur um Echo, die Nymphe, sondern auch um den Jüngling Narzis. Und das ist ja auch der bekanntere Teil der Geschichte vermutlich, der ja darin besteht, dass Narzis sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt, weil er es für einen anderen Jüngling hält und dann vor diesem Spiegelbild erstarrt und sozusagen in einer optischen Dauerschleife gefangen ist. Auch darauf gibt es nach meiner Lesart verschiedene Anspielungen in der Passagenarbeit, vor allem in dem Konvolut, was mit dem Thema Spiegel überschrieben ist. Das hängt dann auch mit verschiedenen Formen industrieller Erwerbsarbeit zusammen. Das alles kann ich jetzt leider nicht im Detail ausführen, worauf aber diese ganzen Überlegungen hindeuten, ist, dass in der Geschichte von Narzis es einen Moment gibt, der auch wiederum dieses Versteinerte und die ausweglose Situation transzendiert oder transzendieren könnte. Und das ist interessanterweise der Moment, in dem Narziss feststellt, dass er sein Gegenüber, dass sein Gegenüber das Spiegelbild ein bloßes Bild ist, weil er nämlich hört, dass er keine Stimme hört. Also es ist wieder ein akustischer Moment, in dem dann doch so etwas wie Rettung zumindest denkbar ist, nämlich ein Aufwachen aus so einem Traumzustand. Und auch diese Kategorie des Erwachens ist ja eine sehr zentrale Kategorie für Benjamin, auch mit dem Ansatz der dialektischen Bilder verbunden. Und auch da gibt es in Benjamins Werk verschiedene Stellen, die andeuten, dass dieses Aufwachen eben auch etwas mit einem akustischen Schock zu tun haben kann. Genau, warum ich das jetzt auch noch einmal kurz andeuten wollte, liegt daran, dass ich noch einen zweiten Ausschnitt aus meinem Buch ausgewählt habe. Da geht es nicht so sehr um eine metaphorische und historische Dimension von Geräuschen, sondern um Alltagsgeräusche. Also auch Alltagsgeräusche können einen Schock produzieren und provozieren. Und diese Schockmomente finden sich auch an verschiedenen Stellen, unter anderem in den Aufzeichnungen zu den Pariser Passagen. Und daraus würde ich jetzt gerne den zweiten Teil vortragen, beziehungsweise wieder genau wie ihr zuhören, wie ich vortrage. Klangminiaturen, Akustisches in den Passagen. Vorweg ein Motto von Günther Kunert. Umgeben vom Geratter der Eisenbahn, dem schnellen Stoß der Räder auf den Nahtstellen von Schienen, schmetterndes Klappern, hastig und hastig verklingend, heller werdend und zum gleichmäßigen Tonstrang, aus dem plötzlich ein metallischer Laut springt, ein flüchtiges Geräusch, das sich der Fahrt in ungewisse Ferne verweigert. Die Nähe ist schon gewiss genug, die Ferne nur nebulos. Also bleibt es am Ort, zieht in mein Ohr, richtet wohnlich in meinem Oberstübchen sich ein, wo es ein kaum gestörtes Dasein auf Abruf führt. Nur manchmal, doch das ist selten, muss es zur Arbeit als Symbol in die Schrift. Das schreibt Günter Kunert in seiner geheimen Bibliothek. Stichwort erdrückender Plüsch und lärmende Stille. Die akustische Welt, die Benjamin in den Pariser Passagen beschreibt, ist nicht gerade gefällig. Hören fällt schwer in ihr. Einmal, weil sie ausstaffiert ist mit allerlei Inventar, das den Schall, die Geräusche, Töne und Klänge abdämpft. So sind die Wohnungen, kompensierend zur bürgerlichen Kälte sowie zur funktionalistischen Glas- und Eisenarchitektur, mit Textilien tapeziert, mit schweren Vorhängen und Polstermöbeln ausgestattet. In ihnen sind die bürgerlichen Subjekte träumend eingelullt wie Insekten, die sich zum Verpuppen in ihre Kokons zurückziehen. Die Gesellschaft flüchtet sich solcher Art in abgeschottete Privatheit, das undurchdringliche, lautlose Nebelreich der Mode und das Interieur. Zugleich aber herrscht ein sinnverwirrender Lärm, der Verständigung fast unmöglich macht. In den Passagen schreibt Benjamin, bei dem ständig zunehmenden Straßenverkehr dankte man es zuletzt nur noch der Makadamisierung der Straßen, wenn man auf den Kaffeeterrassen, ohne einander in die Ohren zu schreien, sich unterhalten konnte. Wegen des Lärms und der überbordenden Reize konzentrieren sich die Großstadtmenschen auf Sehen, um ihre Orientierung nicht zu verlieren und nicht in Fluten unzähliger Sinneseindrücke zu ertrinken. Während das Auge vorrangig diversen Sicherungsfunktionen dient, blendet man das Gehör weitgehend aus. Benjamin schreibt, Simmels zutreffende Bemerkung über die Beunruhigung des Großstädters durch den Nebenmenschen, den er in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle sieht, ohne ihn zu hören. Was den Hörsinn aber indifferent werden lässt und abstumpft. Landflucht ist jedoch keine Lösung. Schon in seiner Einbahnstraße hatte Benjamin konstatiert, dass die urbanen Zivilisationsprozesse auch das Landleben nicht unberührt ließen, im Gegenteil, dieses umso mehr entstellten. Und so gilt es, durch die lärmende Totenstille hindurch das Gehör in die Welt zu richten. Stichwort Alltagsgeräusche. Zu den Dingen, die mit Anstrengung vernommen werden sollen, zählen auch ganz alltägliche Geräusche und Klänge. Das Rauschen der Blätter im Bücherwald der Bibliothek National etwa. Außerdem Straßenlärm, die Geräuschkulisse eines Cafés oder Restaurants, aber auch die innere Klangwelt des menschlichen Körpers sowie Fußtritte auf dem Straßenpflaster. Benjamin schreibt, den Flanierenden leitet die Straße in eine entschwundene Zeit. Im Asphalt, über den er hingeht, wecken seine Schritte eine erstaunliche Resonanz. Diese Sätze deuten schon darauf hin, dass die Beschreibung alltäglicher Geräusche nicht bloßes Dekor sind in der philosophischen Arbeit Benjamins, vielmehr unmittelbar mit geschichtsphilosophischen Betrachtungen zusammenfallen. So hallen nicht einfach nur Fußtritte wider, sondern der Raum wird akustisch abgetastet, im Echolot stellt sich ein Klangbild der Szenerie ein. Zugleich findet Vergangenes Resonanz im Hörer, der Raum wird als historischer vernehmbar, dem philosophischen Flaneur drängt sich die Frage auf, was an jenen Orten sich zuvor wohl abgespielt haben mag, und der traumdeutenden historischen Materialistin stellt sich die Frage, inwiefern jenes vermeintlich Vergangene in die Gegenwart hineinwirkt, ob es nicht untergründig fortwest. In einem Fragment der Passagenarbeit heißt es, Paris steht über einem Höhlensystem, aus dem Geräusche der Metro und Eisenbahn heraufdröhnen, in dem jeder Omnibus, jeder Lastwagen lang ausgehaltenen Widerhall erweckt. Und dieses große technische Straßen- und Röhrensystem durchkreuzt sich mit den altertümlichen Gewölben, den Kalksteinbrüchen, Grotten, Katakomben, die seit dem frühen Mittelalter hindurch gewachsen sind. Scheinbar Vergangenes tritt im Hall der Stadtlandschaft vor Ohren. Ein Widerhall, in welchem die langen Verflechtungsprozesse zwischen Gesellschaft und Dingen mitschwingen, als hätte das akustische Echo das Nachdenken über die verzerrten Klänge und ihre Ursprünge wachgerufen. Weiter heißt es in den Passagen, wir wissen auch, dass in Zeiten öffentlicher Erregung sehr schnell unheimliche Gerüchte über die Katakomben umliefen, zu schweigen von den prophetischen Geistern und weisen Frauen, die von Rechts wegen dahin zuständig sind. Am Tage nach der Flucht Ludwigs des 16. verbreitete die Revolutionsregierung Plakate, in denen sie genaueste Durchsuchung dieser Gänge anordnete. Und ein paar Jahre später ging unversehens das Gerücht um, einige Stadtviertel seien dem Einbruch nahe. War es etwa das Umschlagen der bürgerlichen Revolution in barbarischen Terror, das der Stadt Paris den Boden unter den Füßen wegzuziehen, sie in bodenloses Unglück zu stürzen drohte? Selbst am eigenen Leid, am eigenen Leib wird solche Art Geschichtliches jedenfalls hörbar. Schlafende und Träumende vertiefen sich in ihren Körper, als wäre dieser eine ganze Welt. Darin ähneln sie der sich ebenfalls im Traumzustand befindlichen Gesellschaft. Und so schreibt Benjamin an anderer Stelle in den Passagen, wie nun der Schläfer aber, darin dem Irren gleich, durch seinen Leib die mikrokosmische Reise antritt und die Geräusche und Gefühle des eigenen Inneren, die dem Gesunden, Wachen, sich zur Brandung der Gesundheit zusammenfügen, Blutdruck, Bewegung der Eingeweide, Herzschlag und Muskelempfinden in seinen unerhört geschärften inneren Sinn, Wahn oder Traumbild, die sie übersetzen und erklären, zeugen, so geht es auch dem träumenden Kollektivum, das in den Passagen in sein Inneres sich vertieft. Ihm müssen wir darin nachgehen, um das 19. Jahrhundert in Mode und Reklame, Bauten und Politik als die Folge seiner Traumgeschichte zu deuten. Das schreibt Benjamin. Die einzelnen Körper und die Gesellschaft sind verschränkt. Im Körper wie in den gesellschaftlichen Gebilden lassen sich Spuren der Zurichtung finden, der winzige, gebrechliche Menschenkörper und Geschichte im Ganzen korrespondieren miteinander. Benjamin schaut demnach nicht nur durch ein Teleskop in das 19. Jahrhundert hinein, sondern horcht auch Körper wie Geschichte gleichsam durch ein Stethoskop ab. All jene Alltagsgeräusche mischen sich nun aber auch mit Gesprächsfetzen und anderen menschlichen Sprachäußerungen, wie sie sich ebenfalls in der Klanglandschaft tummeln. Sprachliche und sprachlose Klanggestalten überlagern und durchdringen sich wechselseitig. Die gewirkte Realität wird so auch akustisch in ihrer Sprachähnlichkeit lesbar. Etwa lässt sich so, wie eine frühe Notiz festhält, ein zivilisatorischer Unterschied zwischen Berlin und Paris am Klangbild der Städte festmachen. Zitat: Das festliche, besonnene, geruhige der Pariser Mahlzeit ermisst man besser noch als an den Gerichten, an der Stille, die im Pariser Lokal vor ungedeckten Tischen und geweißten Wänden so gut wie im teppichbelegten und reich bespannten Dining Room um einen ist. Den leeren Berliner Gaststätten, in dem die Gäste sich wichtig haben und Essen nur ein Vorwand oder eine Notdurft ist, findet man nirgends. Ich kenne einen ärmlichen, dunklen Saal, wo mitten im Zentrum wenige Augenblicke nach 12 die Medinetten aus den umliegenden Ateliers an langen Marmortischen sich versammeln. Sie sind die einzige Kundschaft, ganz unter sich, und haben in ihrer kurzen Pause einander wenig zu erzählen. Und doch, es ist gerade nur ein Geflüster, aus dem sich immer noch das Klirren der Messer und Gabeln fein, zierlich, wie skandierend heraushebt. Zitat Ende. Beinahe so, als ob das Besteck sich am Tischgespräch beteiligt. Stichwort Namen. Auch Benjamins frühe Überlegungen zur Namenssprache finden in der Passagenarbeit noch einen Widerhall. Etwa anhand einer Theorie der Straßennamen. Solche Namen wird dabei eine begrifflich unbeschwerte, rein klangliche Wirkung zugedacht, welche die bloße Funktionalität, etwa die Orientierung in der Stadt, überschreitet. Negativ wird das zum Beispiel an Reformversuchen deutlich, die Straßennamen zu systematisieren. Den wahren Ausdruckscharakter der Straßennamen erkennt man, wenn man sie mit den Reformvorschlägen zu ihrer Normierung vergleicht, schreibt Benjamin. So musste etwa der Versuch, nach Heiligen benannte Straßen zu säkularisieren, aus klanglichen Gründen scheitern. Die Funktion der Heiligen in der Benennung der Pariser Straßen wurde in der Revolution mit einem Schlag deutlich, schreibt Benjamin. Die Rue Saint-Honore, Saint-Roch oder Saint-Antoine hießen zwar eine Zeit lang Honore, Roche oder Antoine, aber es hätte sich nicht durchführen lassen. Ein Hiatus entstand, der für das Ohr des Franzosen nicht zu ertragen war. Aber nicht nur die Namen der Straßen haben einen Klang, der sich dem administrativen Zugriff akustisch widersetzt. Paris zeigt in den verschiedenen Vierteln nicht allein optisch eine jeweils andere Ansicht, auch die Geräuschkulissen sind ortsspezifisch, was einen Nachhall auch im Namen der Stadt findet. Sogar ihr Name nimmt verschiedenen Klang in den verschiedenen Teilen an, heißt es in den Passagen. Stichwort Stimmen. In den Mundarten verschiedener sozialer Milieus klingt der Name der Stadt ganz anders. Aber nicht nur in solchen Andeutungen, in noch viel konkreterer Weise lässt Benjamin nicht nur Dinge, sondern auch die Menschen des 19. Jahrhunderts zu Wort kommen. So treten neben den großen Figuren der Geistesgeschichte, deren Texte zitiert werden, auch andere Bevölkerungsschichten auf, denen Benjamin gewissermaßen auf den Mund schaut, indem Anekdoten und Sprichwörter zitiert werden und verschiedene Dialekte vorkommen. Insbesondere das umfangreiche Konvolut A, soziale Bewegung, ist Zeugnis dessen. In einem regelrechten Stimmgewirr wird die Auseinandersetzung innerhalb des Proletariats deutlich, auch die klasseninternen Widersprüche und der Versuch, damit verbundene Fragen theoretisch zu fassen. Benjamin vernimmt diese Stimmen vermittelt durch fremde Ohren. Er leiht sich das Sensorium von Autoren, deren Wahrnehmung besonders sensibel und geschärft ist für solche Fragen. Victor Hugo etwa, so Benjamin, lauscht der inneren Stimme der Menge seiner Vorfahren. Stichwort lyrisches Sensorium. Das Gehör der Literaten ist aber nicht nur für menschliche Stimmen besonders aufmerksam. Es richtet sich in besonders hellhöriger Weise aufs Weltgeschehen insgesamt. Auch deshalb stellt die Auseinandersetzung mit Dichtung, insbesondere derjenigen Baudelaires und Hugos, einen so umfangreichen Teil des Passagenkorpus dar. Hören Dichtungen hinein ins Weltgeschehen, in die Geschichte der zweiten genauso wie der ersten Natur, so vernehmen sie zuweilen die Laute der Welt als Hohngelächter der Hölle, in welchem das Verstummen der Materie überwunden ist. Solche Äußerungen der Welt entsprechen dem, was Benjamin im frühen Sprachaufsatz die geistige Mitteilung der Materie, ihre eigentümliche Dingssprache, nennt. Insofern zitiert Benjamin eigene Überlegungen zur Sprache aus früheren Texten und erinnert abermals an eine Sprachlichkeit der Dinge. Zitat aus den Passagen: Gerade im Gelächter nimmt mit höchst exzentrischer Verstellung die Materie überschwänglichen Geist an. So geistig wird sie, dass sie weit die Sprache überschießt. Höher will sie hinaus und endet in dem gellenden Gelächter. Zitat Ende. Auch Baudelaire vernehme jenes Gelächter, es lag ihm im Ohr und hat ihm sehr zu denken gegeben, schreibt Benjamin. Und Hugo lausche solchem Weltbrausen, etwa in einem Gedicht, in dem sich nach Benjamins Deutung die Stimmen von Natur und Menschen vermengen. Idyllisch ist solche Überlagerung nun keineswegs. Während Natur als glorreicher Gesang der Meeresfluten ertönt, ist die zweite Stimme, die der Menschen, ein trauriges Gemurmel. Das Gedicht hat den Missklang der zweiten Stimme zum Gegenstand, der sich von der Harmonie der ersteren abhebt. Ja, und mit dieser Überlegung zum traurigen Gemurmel hört die Stelle auf, die ich vortragen wollte. Und ich habe jetzt auch erstmal gar nicht mehr dazu beizutragen. Bedanke mich erstmal für euer Zuhören. Vielen Dank schon mal, Martin. Gibt es Fragen im Publikum? Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich habe eine Frage, weil du am Anfang erwähnt hattest, dass der Aspekt des Hörens bei Benjamin noch so unterrepräsentiert ist. In der neuen kritischen Gesamtausgabe gibt es ja jetzt ein Band über Rundfunkarbeiten von Benjamin, über den auch gesagt wird, der noch sehr unerforscht ist. Und Benjamin hat ja, wie auch andere aus der kritischen Theorie oder Frankfurter Schule, wie Adorno, auch viele Radio-Essays hergestellt, auch für Kinder. Und mich würde interessieren, ob du das auch in deiner Dissertation oder in deiner Publikation dir angeschaut hast oder dazu auch irgendwas sagen kannst. Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, das war eigentlich einer der Punkte, der mich zuerst damals darauf gebracht hat, mich mit der Akustik bei Benjamin zu beschäftigen. Also die Feststellung, dass Benjamin ja selbst sehr viel und sehr früh schon für den Rundfunk gearbeitet hat, also sozusagen mit einer ganz neuen Technologie damals sich relativ ohne große Berührungsangst da reingestürzt hat. Also spannend ist so ein Metatext, den Benjamin über diese Rundfunkarbeiten geschrieben hat. Ich glaube, der heißt Auf die Minute. Da geht es um die Frage, was es eigentlich bedeutet, wenn man einen Text live spricht und der in den Äther gesendet wird. Lustigerweise erinnert das gerade so ein bisschen an unsere Situation mit dieser natürlich anderen Technologie der Videoübertragung, wo dann auch komische Dinge passieren. Was damals bei Benjamin passierte, was er da beschreibt, ist, dass er sich in der Zeit geirrt hatte. Und er hat einfach eine Minute zu wenig Text vorgeschrieben, hat dann zu Ende gesprochen und dann gab es eine Pause, er ging raus und stellte fest, dass er aber noch eine Minute sprechen muss und dann ist er zurück ans Mikrofon und hat noch etwas improvisiert und er meinte, das wäre so ein Überraschungsmoment, der eigentlich dazu geführt hat, dass die Aufmerksamkeit nochmal sich neu auf diese Situation richtet und insofern gehören, glaube ich, die ganzen Rundfunkarbeiten von Benjamin schon zu diesen akustischen Fragen dazu. Also, dass er sich auch für das Echo interessiert, auch für dafür, was Sprache eigentlich in ihrer akustischen Bedeutung ist. Das hat sicherlich einmal was mit der Tradition zu tun, aber eben auch mit der neuen Technik. Und insofern sehe ich da schon einen Zusammenhang. Interessanterweise, dass ist mir erst neulich, habe ich mich intensiver damit beschäftigt, hat Benjamin ja auch sehr viel für den Kinderrundfunk gearbeitet in den 20ern. Da gibt es sehr schöne Hörspiele, die Rolf Tiedemann dann mit dem Titel Aufklärung für Kinder versehen hat. Und auch da verbindet Benjamin viele seiner sehr philosophischen Überlegungen mit einmal dem Medium, was man im Rundfunk machen kann, und dann aber auch mit einer Sprache, die kindgerecht ist. Und das ist aber gar keine Verarmung der Texte, sondern macht sie unglaublich spannend. Also diese mediale Dimension spielt da auf jeden Fall mit rein. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen was Sinnvolles zu der Frage, die ich so halb verstanden habe, sagen konnte. Ich hatte gefragt nach der geschlechtlichen Dimension in dem antiken Mythos von Narziss und Echo und inwieweit sozusagen die Verbannung in den steinernen Wald auch eine sehr starke geschlechtliche Komponente trägt, inwieweit du das mitreflektierst in dem Buch und was überhaupt deine Erfahrung ist in der Arbeit mit solchen antiken Mythen und wie du das, vielleicht so als ganz kleine Nebenfrage, bei Walter Benjamin einschätzen würdest, also diese Perspektive. Danke. Ja, danke für die Frage. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage und tatsächlich auch so eine Stelle, über die ich selbst immer wieder stolpere. Vielleicht anekdotisch, ich bin ganz froh, dass ich den Text vorab eingesprochen habe und das sozusagen einüben konnte. Und also gerade die Formulierung, die ich ja vorgelesen habe, wo Benjamin von dem Echo spricht und dann sagt, die Frauen, die sich uns hätten geben können, über solche Stellen stolper ich dann natürlich auch als jemand, der sich kritisch mit Fragen des Patriarchats und so weiter auseinandersetzt. Und sicherlich ist es so, dass nicht nur im antiken Mythos, sondern auch in der Art und Weise, wie Benjamin darauf Bezug nimmt, es geschlechtliche Konnotationen gibt, die so, sagen wir mal, mindestens konservative Aufteilungen haben. Also das Weibliche wird dann gerne mit dem Passiven verbunden und das findet man ja auch in dieser Stelle aus den Geschichtsthesen und eben auch im Echo-Mythos wieder. Gleichzeitig ist es dann so, dass Benjamin selbst, wenn man mal so ein bisschen genauer hinschaut oder sich das durchliest, mit diesen Konnotationen spielt. Also ein bisschen weiter, ein paar Zeilen weiter unten heißt es dann, dass wir und damit Benjamin durchaus auch sich unsere Ohren öffnen und die Ohren hingeben sozusagen. Also die Konnotation, die erstmal so eindeutig geschlechtlich klingt, wird dann nochmal in Bewegung gebracht und irgendwie auch für alle Geschlechter geöffnet sozusagen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, das betrifft jetzt die Stelle, die ich leider nicht vortragen konnte. Im nächsten Kapitel, im Anschluss an diese Echo-Erzählung, geht es dann nochmal um Narziss und wie Narziss im Mythos verhandelt wird. Und auch da ist die Geschlechterkonstruktion eigentlich sehr spannend, weil auch das wieder ins Wanken gerät. Also dann ist es zum Beispiel Narziss, der eher mit so eigentlich der Weiblichkeit zugeschriebenen Attributen versehen wird. Also der ist auf einmal ganz bezaubert von seiner eigenen Schönheit. Also es ist schon mal die Schönheit, die hier eine Rolle spielt. Und irgendwie wirkt er gar nicht wie so eine männliche Gestalt. Und in meinem Buch ist jetzt zum Beispiel auch der Versuch, diese Textstelle von Benjamin so ein bisschen in Bewegung zu bringen und da dieses klassisch patriarchal klingende Geschlechtermodell in Frage zu stellen. Vielleicht nicht, indem das jetzt theoretisch auf Seiten argumentativ widerlegt wird, aber zumindest indem die Bilder, die benutzt werden, an diesem Klischee dann doch so ein bisschen kratzen. Genau, das ist so mein Umgang. Aber auf jeden Fall, die Frage ist sehr zurechtgestellt. Das ist etwas, worüber ich auch stolpere, wenn ich das lese.